Und am Bodensee, da hab ich mich verliebt, weil's im Schwarzwald und am Bodensee so schöne Mädchen gibt. Ich wusste nicht, wer die Schönste ist, ob die Bärbel, Annel, Katrein. Ich habe sie alle drei geküsst und ich werd es niemals bereuen. Im Schwarzwald und am Bodensee, da bin ich gern zu Gast. Und ich rate dir, fahr selber hin, wenn du Freude daran hast. Tralala, tralala, lieber Freund, nun weißt du's ja. Tralala, tralala, schöne Mädchen gibt es da. Lieber Freund, nun weißt du's ja. Tralala,